नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्मसारति सत्ता देव मनुसानं बुद्धो भगवा ती स्वाकातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको एहिपास्सिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदितंबो विनुहि ती सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो चुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपुगला एस भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो नहि सति इति So, heute haben wir der vorletzte Abend. Und insofern in dem Text, das wir analysieren möchten, haben wir nur den Anfang gemacht. Deswegen werde ich dann den Rest zusammenfassen müssen. Wichtigste Teil, glaube ich, was für das tägliche Leben, in dem die meisten von uns sind Laien und sollen von Dharma im täglichen Leben Nutzen bekommen. Je mehr wir üben, desto klarer diese Nutzen kommen soll. Die drei erste Übungen sind besonders wichtig für das tägliche Leben, indem sie uns in Praxis von Satipatthana etablieren, was im Buddhismus wird angesehen als der beste Weg zur Reinigung von Wesen, wie wir schon gesagt haben. Und auch der beste Weg von allen unnötigen Sorgen und Problemen wegzugehen. Wir haben jetzt noch gewisse geistige Probleme. Die Ursache dafür eben ist nichts anderes, als dass wir noch nicht gewöhnt sind an diese Praxis von Satipatthana. Keine andere. Wenn man daran gewöhnt ist und das, was Gewohnheit ist, ist das Wahre, dann alle Probleme werden weniger und weniger, bis wenn man wirklich Fortschritte macht, verschwinden. Das ist der Zweck von Studium von Buddhismus. Es ist nicht etwas Mystisches, es ist eben das Ende von geistigen Leiden. das nicht nötig ist für die Wesen, die Verständnis haben. Und der Mensch, der wahre Mensch, ist eben der, der Verständnis hat. Also die dritte Übung, wir haben gestern angefangen zu analysieren. Es ist eigentlich das Wichtigste, das zusammenfasst die, die ganze Praxis von Satipatthana sozusagen. Wir haben gestern schon erklärt, die Praxis von Satipatthana muss unbedingt mit Körper anfangen. Wenn die Natur des Körpers klar ist, nur dann wird sich die Natur des Geistes veröffentlichen. So wird geglaubt in der Tradition. Die Gründe dafür, wir haben schon erklärt, indem die Vergänglichkeit des Körpers am deutlichsten erscheint und auch indem der Körper deutlichste Objekt von Anhaftung ist. Deswegen das Verständnis von Körper, wie wir schon gesagt haben, nach der Logik von Samanya Phala Sutta, ist so wie wenn man Kristall hat, ein durchsichtiger Stein hat, dann was sich in dem Stein befindet, wenn man ihn bohrt, mit einem Faden durchleitet, das ist dann der Geist, wird sehr, sehr klar dann gesehen und verstanden. Indem dieser samsarische Geist ist an Körper gebunden. Und wenn nur nach der buddhistischen Lehre, wenn wir uns an Befreiung von Leiden orientieren möchten, der einzige Weg ist, dass wir die wahre Natur von unserer Erfahrung, von dem Körper und von dem Geist, das am Körper gebunden ist, verstehen. Es gibt keinen anderen Weg, sozusagen, zu Freiheit von Leiden. Und im Buddhismus Freiheit von Leiden ist die wahre Religion, ist die Bedeutung, wahre Bedeutung von Religion. Religion in dem Sinne, wie man es linguistisch verstehen sollte, religere, sich binden, wieder binden zu dem Wahren, das wir verloren haben. Damit man sich mit dem Wahren wirklich bindet, muss man das, was man in der Welt erlebt, wahrheitsgemäß verstehen. Und nach der buddhistischen Lehre, wir haben schon das besonders betont, man kann nur wahrheitsgemäß verstehen, indem man sich trainiert in Konzentration. Nur der gesammelte Geist kann wahrheitsgemäß verstehen. Deswegen haben wir hier besondere Betonung, Konzentration. Ich habe schon erwähnt, dass diese Seite von Konzentration wird besonders betont in der nördlichen Tradition, wo eigentlich Praxis von Konzentration ist verbunden mit auch Suche und dann Verständnis von Soheit, dass die einzige Realität ist nach der buddhistischen Lehre, oder Leerheit. Diese Leerheit, die Lehre von Leerheit als einzige Realität, in der Tat ist sehr eng von mit den Übungen, das wir hier haben, und es ist lässt sich nicht davon trennen. Es kommt von tiefem Verständnis von diesen Übungen, die uns dann diese illusorische Natur von Körper und von dem Geist, das mit Körper verbunden, vermitteln sollen. Wir haben darüber, wir haben erklärt gestern, das Wesen von Wissensklarheit Übung, wie es in den Kommentaren, in den Attakatas erklärt ist. Die vier Aspekte von Wissensklarheit haben wir schon erklärt. Und letzte Aspekt, Asamoha Sampajanya, wir haben auch schon gesagt, ist das Wichtigste. Die drei ersten Aspekte von Wissensklarheit Praxis sind eigentlich Vorbereitung für Asamoha Sampajanya, für Wissensklarheit im Sinne von Nichtverblendung. Die erste zwei Übungen sind die Voraussetzung für kontinuierliche Praxis von Konzentration. Nur wenn man die Tätigkeiten, die man eben macht, die sind dann zusammengefasst in den dritten Übung. Wir verbringen unser Leben in diesen Tätigkeiten, die da erwähnt sind. Ungefähr 20 Tätigkeiten. Das zusammenfasst die meisten Aktivitäten, die wir im täglichen Leben zu erledigen haben. Nicht wahr? Haben Sie alle geschrieben, gelesen? Ich brauche nicht zu lesen. Ja? Das ist, was wir jeden Tag machen müssen, damit wir unseren Körper sozusagen am Leben erhalten können. Was bedeutet das? Die Weisheit ist auch, soll auch nicht von diesen Tätigkeiten getrennt werden. Die Weisheit, die wahre Weisheit wird auch in diesen Tätigkeiten veröffentlicht. Die wahre Weisheit von was? Die wahre Weisheit, dass eben in den Tätigkeiten, die wir machen, nicht die Objekte von der Tätigkeit, nicht die Subjekte von den Tätigkeiten, lassen sich irgendwie als etwas Festes, als etwas Existierendes im Kern, in Essenz fassen. Es sind einfach nur Prozesse. Und die Bestandteile von diesen Prozessen, wir haben schon erklärt, sind immer in Bewegung. Damit sie immer in Bewegung bleiben, müssen sie verschwinden, wie wir schon gesagt haben, sobald sie entstanden sind. Wenn es nicht der Fall ist, dann können sie eben nicht Prozesse sein. Prozess ist das, was verschwindet, sobald es entsteht. Und in der Tat, auch die Wissenschaftler wissen, dass nach 7 Jahren von unserem Leben keine Zelle von in unserem Körper bleibt dasselbe. Unser Körper ist völlig andere, jede Zelle. Nichts bleibt. Trotzdem, wir haben schon gesagt, dieses Geheimnis von unserer Existenz und von allem, das wir erleben, ist, dass es nicht dasselbe ist, im buddhistischen Sinne nicht existiert, weil das, was wirklich existiert, wie auch die klugen Philosophen im Westen verstanden haben, kann sich nicht bewegen, kann nicht ein Prozess sein. In diesem Sinne, diese Bestandteile von den Prozessen, die wir erleben, erleben durch den Körper, die existieren nicht, aber auch wir können nicht sagen, dass sie nicht existieren. Wir können auch nicht sagen, dass das, was wir im vorigen Moment erlebt haben im Körper, ist völlig anderes als das, was wir erleben in dem nächsten Moment. Deswegen, was wir erleben, ist nicht existierend, auch nicht, nicht existierend. Der Schluss ist, dass dann eben in dem nördlichen, im Mahayana gemacht wird, ist, dass das, was wir erleben, lässt sich nicht fassen. Wenn wir das mit den Worten fassen, die Worte, mit denen wir das fassen, sind nur Konzepte, die nicht die wahre Natur von unserer Erfahrung vermitteln können. Weil die Konzepte, das, was steht in unseren Erfahrungen, sind nur Konzepte. Alles und diese Konzepte haben keine, wie besonders die Pragyaparamita Sutras im nördlichen Buddhismus betonen, sie haben keine Existenz. Das, was wir als Existenz betrachten, eben, ist nichts anderes als die Bedingtheit, das wir erleben, im Körper und auch im Geist. Und diese Bedingtheit kann erscheinen nur auf Grundlage von Leerheit von allen diesen Phänomenen. Das ist keine neue Lehre, sogar in Visuddhimagga wird erklärt, dass die Eigenschaft von Bedingtheit ist nichts anderes als Leerheit. Nur diese Leerheit wird nicht als einzige absolute oder einzige höchste Wahrheit dargestellt. Da ist der Unterschied. Diese Übungen eben, wenn sie mit Wissensklarheit durchgeführt werden, dann sie führen uns zu dieser Kenntnis von Leerheit von unserem Körper im Sinne, dass da sich nichts Festes anfassen kann. Die Übungen, die folgen dann, die Meditation über Unreinheiten des Körpers, die 32 Teile, dann über die Elemente und dann die Leichenbetrachtung, die sollen dann diese Erkenntnis noch vertiefen. Kenntnis von was? Kenntnis, dass in diesem Körper, in dem wir leben, sich nichts wirklich als Festes, als Essentielles, wenn wir ihn untersuchen, nichts so etwas erscheinen kann. Wir haben darüber gesprochen, dass gestern, dass die, wenn wir Wissensklarheit üben, dann die Voraussetzung ist, dass wir verstehen die so die Theravada-Lehre, die Prozesse, die Beziehung zwischen Objekt und Subjekt, das sich in den Prozessen, in den Geistesprozessen, die wir erleben, veröffentlicht. Dann wir haben schon gesagt, dass die geistigen Prozesse, die zwei geistigen Prozesse, die wir erleben, in denen wir unser tägliches Leben verbringen, die Sinnenprozesse und Geistesprozesse, sollte man unterscheiden. Die Sinnen, die in Sinnenprozesse praktisch erscheinen keine deutliche Unreinheiten des Geistes. Die erscheinen dann in den Geistesprozessen. Die geistigen Prozesse haben dann aber Konzepte oder vergangene Realitäten als Objekt, nicht gegenwärtige Realitäten. In dem, was wir schon erklärt haben, die sinnlichen Prozesse sind alle begründet in Geist. Ohne Geist können sie nicht zustande kommen. Aber die sind von Natur die Prozesse von einem zerstreuten Geist. Das, was Konzentration ermöglicht, das, was Weisheit ermöglicht, sind die geistigen Prozesse. Die Objekte von den geistigen Prozessen sind dann Konzepte. Aber diese Konzepte, wie ich sage, sind die meisten sind basiert auf den Erfahrungen, die wir mit den Sinnen machen. Und die Erfahrungen, die wir mit den Sinnen machen, wird erklärt, der Geist, das sie macht, entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und wir haben erklärt, dass die Unreinheiten, die dann in Geistesprozessen erscheinen, das war das Letzte, was wir gestern, insofern ich mich erinnere, erklärt haben, sind dann sozusagen fremd, sind Fremde für die sinnlichen Prozessen von den fünf Sinnen. Und noch mehr, dann kommt der Faktor von, letzter Faktor von Wissensklarheit, die der Yogi verstehen soll, Tavakalika. Das heißt, diese Prozesse, ein Moment von den Prozessen und nächste Moment sehen sich nicht, indem sie immer unterbrochen sind. Das wird erklärt dann in dem Kommentar, so wie in einem Hause, wo alle Familienmitglieder Diese Geistesprozesse sind eine Kette, so wie Familienmitglieder von Großvater oder Großgroßvater zu Großvater, von Großvater zu Vater und so weiter. Und die Kinder und die Enkel und so weiter. Und die Verwandten kommen noch dazu. Wenn sie alle sterben, ein nach dem anderen, dann der Letzte, das bleibt, wenn er sich noch freut über diese Prozesse, dann kann man sagen, etwas ist nicht in Ordnung. Das ist die Situation, dass wir erleben. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir so meditieren, keine Freude haben, dann kommt die wahre Freude, wenn man sieht eben die Sachen, wie sie wirklich sind. Nur dann kann man sich entspannen, nur dann kann man über sich selbst und über eigene Probleme dann allmählich lachen können, indem man so sieht. Nach der Lehre von Pragyaparamita Sutras, eben diese Übung von Wissensklarheit sollte uns führen dazu, dass wir verstehen, dass nicht der Körper und auch nicht der Geist, das mit Körper verbunden ist, lässt sich überhaupt begreifen. Diese Unbegreiflichkeit von dem Körper und dem Geist, das am Körper gebunden ist, ist die Natur von unserer Erfahrung. Was heißt diese Idee? Wird dann auch klar, wenn der Meditierende übt sich in den 23, in den Eckelübungen, besonders dann in Dhatu, in Elementen Meditation und Leiche Meditation auch. Dann wird diese Kenntnis sozusagen sich veröffentlichen. Die Theravada, es wird zum Beispiel im Maharahulovada Sutta auch sehr klar erklärt, dass die Elemente, die unsere Erfahrung von Körper darstellen, sind Tadibhava. Der Buddha erklärt dem, bevor er erklärt die Meditation über Atem, dass sich sein Sohn Rahula gewünscht hatte, er erklärt die Meditation über Elemente, er erklärt die Meditation über die vier Brahma-Viharas, dann erklärt er erst Anapanasati. Wir haben schon gesagt, dass Anapanasati ist sozusagen verbunden mit Verständnis von dem Ganzen, in dem Atem bindet unsere Körper und unsere Geist zusammen. Deswegen in der Tradition, wenn man Anapanasati übt, konsequent übt als vier Grundlagen von Satipatthana, kann man dann, man braucht nicht Objekt zu ändern, man kann zu voller Realisierung kommen durch die volle Verständnis von Subjekt und Objekt von dieser Meditation. Jetzt die Elemente, mit denen wir leben, was unsere Erfahrung von dem Körper, die Meditation über Elemente kommt später, aber indem wir wollen zusammenfassen, die Bedeutung, die Elemente sind da erklärt als Tadibhava. Tadibhava, wir können übersetzen als Soheit. die Natur des Körpers wird in Abhidharma erklärt, die Körper ist immer neutral. Es kann nicht, es ist, kann nicht Ursachen im Sinne von, was heißt Ursachen im Sinne von Verblendung, von Begierde, von Zorn haben. Es ist ursachelos, kann man sagen. Indem es ursachelos ist, es kann, so wie der Buddha dem Rahula erklärt, die Erde unterscheidet nicht, ob die Objekte, die auf der Erde liegen, sind schön oder nicht schön, sind schmutzig oder sind rein, Objekte von den Wünschen oder sind unerwünscht. Die Erde wird nie sowas erleben können, indem sie neutral ist. Genauso für, deswegen die Erde kann alles akzeptieren, die Wasserelement kann alles abwaschen, egal was es ist, Feuerelement kann alles verbrennen, der Windelement kann alles bewegen, ohne sozusagen ohne Unterscheidung. Das heißt dann doch in der Sutta und nicht entsetzt, gedemütigt oder angewidert ist. Ja, ungefähr so. Ja. Das finde ich so beeindruckend. Was heißt das? Diese Natur des Körpers ist eben die nichts anderes als diese Soheit. Und diese Soheit lässt sich nicht als etwas Festes fassen. Deswegen ist es Soheit. Wenn wir die Element Erde als Kakalata, als die Härte betrachten, das ist immer in Bezug auf Weichheit, indem wir Hände benutzen, das im Verglichen mit dieser Schale weich sind, dann haben wir den Eindruck, dass es hart ist. Aber diese Härte ist nichts, wie wir schon mit dem Beispiel von Milarepa, der hat gewisse geistige Fähigkeiten. Es kann, diese Härte kann weiche werden, weiche kann Härte werden. Das ist genau, was der Meditierende auch erleben kann, wenn er über die Elemente meditiert. Also die Wissensklarheit über die Bewegungen, die wir machen, über alle Tätigkeiten, die wir machen, ist vor allem Wissensklarheit über wie alle diese Tätigkeiten, die wir machen, sind nichts anderes als Ausdruck von dem Geist, das sie zustande bringt. Und der Geist, wir haben schon gesagt, wenn wir gehen, dann existiert der Geist produziert die geistgeborene Materialität, die geistgeborene Materialität ist oder Rupa, ist dann das, was trägt den Körper. Das, was getragen wird, ist dann Resten Körpers. Und das heißt auch die geistgetragene, geistgeschaffene Materialität, Karma geschaffene Materialität, Nahrung geschaffene Materialität, Klima geschaffene Materialität, also die sich dann mischen. Und in diesem Prozess finden wir kein Bestandteil, das nicht in Bewegung ist, das sich nicht während dieses Prozesses ändert. Genauso in den anderen Tätigkeiten, wenn wir blicken nach rechts, wenn wir blicken nach links, muss erst Zustand von unserem Körper ist ganz anderes. Bevor wir den Wunsch erheben, ist ganz anderes, wenn wir den Wunsch erheben und dann manifestiert sich diese Materialität und ist wieder anderes, nachdem diese Materialität sich manifestiert hat. Dann wir haben sozusagen drei oder vier Phasen von Materialität in allen diesen Bewegungen, die nicht gleich sind, die verschieden sind und werden auch als verschieden erlebt. Aber wir sind nicht davon bewusst, indem wir nicht diese Wissensklarheit üben. Nur wenn wir diese Wissensklarheit üben, werden wir dann verstehen, dass bevor wir uns wünschen, blicken nach rechts, wird Materialität anderes. Wenn wir diesen Wunsch folgen, dann kommt Manifestierung des Körpers, Kaya Vinyati. Nach der Manifestierung des Körpers wird wieder Erfahrung von Materialität ganz anderes. Also in den drei Phasen existiert nicht gleiche Materialität. Und das soll man dann mit dem ganzen Wesen erleben. So wie der Nanda. Nanda ist ein Beispiel für zwischen den Schülern von Buddha, Nanda. Der Cousin von Ananda. Der auf seinen Wunsch hat den Buddha ihn bekehrt und von seiner Beliebte sozusagen gestohlen. Das ist eine sehr berühmte Geschichte in buddhistischer Literatur. Diese Nanda dann ist ein Beispiel, wie man Wissensklarheit übt, indem er mit ganzem Wesen sein Kopf nach seitwärts wendet. Er blickt seitwärts oder nach vorne mit dem ganzen Wesen. Dann versteht er sehr klar die wahre Natur des Körpers. Die wahre Natur des Körpers als Vergänglichkeit, die Unzufriedenheit, die mit Vergänglichkeit verbunden ist, und natürlich vollkommen selbstlos. Indem es vollkommen selbstlos ist, gehört es niemandem. Gehört es nur den Prozessen, die man erlebt. Aber man muss sie wissenhaft erleben, damit man es sieht, so wie der gute Nanda gemacht hat. Deswegen ist er, nachdem er der Buddha ihn zeigt, veröffentlicht die wahre, nachdem Ananda ihm veröffentlicht seine die unangenehme Natur von seinen Begierden, indem er meditiert, damit er sich vereinigt mit den Nymphen im Himmel, das der Buddha ihm gezeigt hat, dann er, wenn Ananda ihn fragt, wozu er meditiert, dann er schämt sich und dann untersucht er mit seinem ganzen Wesen Natur des Körpers. Deswegen, er wird sehr, sehr klar, dann viel schneller als Ananda selbst kommt er zur Klarheit. Er wird dann erleuchtet durch diese Übung, indem er alle diese Tätigkeiten, die da erwähnt sind, macht mit vollen Wesen, mit vollem Wissen, was da passiert. Dann ist er einer, der wirklich weisheitsgemäß weiß, dass er geht, dass er steht, dass er sitzt, dass er liegt, ohne Licke. Wenn man so ohne Licke meditiert, dann kommt man zu Klarheit sehr schnell, indem wir immer mehr Licken haben als Wissensklarheit. Dann haben wir noch Probleme in dieser Welt. Also, gestern haben wir auch gesprochen darüber, dass nach der Lehre von Abhidhamma, wenn man über Körper meditiert, wenn man praktiziert die Wissensklarheit, wenn man praktiziert die Achtsamkeit gegenüber Körper, man erlebt alles in dem Körper, im Körper. Sehr wichtig zu verstehen. Man erlebt alles in dem Körper, mit Körper. Das heißt, dass man arbeitet mit diesem Körper von Einatmen, Ausatmen, Körper von den 32 Körperteilen, Körper von den Elementen, das auch erklärt wird. Und dann man arbeitet mit Körpern von den Gestorbenen. Natürlich nur als Nimitta, dass man sie als Betrachtungsobjekt nimmt. Damit man löst, wir haben schon gesagt, nach der Abhidhamma-Lehre muss man in Körperbewusstsein von Körper, das heißt, man benutzt diese Meditationsobjekte, um sich in wahre Natur von Körper zu etablieren innerhalb des Körpers. Und man löst dann die vier Verschleier, wir haben gesagt, die vier Verschleier, und dann wird man sozusagen frei von dem Körper. Was heißt frei von dem Körper? Indem man diese letzte Verschleier, Aramana-Verschleier, lässt. Aramana-Verschleier heißt Objektverschleier, indem man nicht in diesem Körper einen Wesen sieht, eine wahre Frau sieht, einen wahren Mann sieht, einen wahren Wesen sieht, eine wahre Seele sieht und so weiter. Alles, was man unter Substanz versteht. Oder eine wahre Individuum, im Sinne, dass etwas, was beständig ist, was sich nicht ändert. Dann wird man im Klaren sein über die illusorische Natur des Körpers, die Leerheit des Körpers, in dem Sinne, dass es niemandem gehört. Niemandem gehört im Sinne von einem wahren Subjekt, das dasselbe ist in Kontinuität, die wir erleben. Also wir wiederholen, damit Sie klar werden, die vier Aspekte von Verschleier, die uns nicht erlauben zu sehen, die wahre Natur des Körpers und des Geistes, das mit dem Körper verbunden ist. Erste, wir haben gesagt, ist Santati-Schleier, die Kontinuität. Zweite ist Samuha, die Agglomerat-Schleier. Dritte sind in diesem Agglomerat, das wir als Körper erleben. Jeder Faktor in diesem Agglomerat hat andere Funktion, haben wir schon erklärt. Wenn wir das so sehen können, dann wir beseitigen Schleier von dem Objekt. Von dem Objekt im Sinne von Alambana, wir haben schon gesagt, von dem Objekt im Sinne auch etwas Wahres, an was der Geist hängen kann. Wenn man so analysiert, dann wird man allmählich zu dem nicht zu logischen Schluss, sondern durch direkte Erfahrung wird man dann erfahren können, dass wenn man mit Wissensklarheit dieses und mit Achtsamkeit diese Körper betrachtet, wird man nichts finden können, Festes, an was, was man wirklich mit dem Geiste erreichen kann. Alles, was man in dem Körper mit dem Geiste erreichen kann, ist nichts anderes als dieser Prozess von Vergänglichkeit. Das ist die wahre Natur des Körpers. Jetzt, wir haben schon darüber gesprochen, dass damit wir etwas Festes verstehen, müssen wir das als eine Substanz verstehen. Eine Substanz, das eine Natur hat, das sich nicht ändert. Substanz ist das, was versehnt ist mit Natur, das sich nicht ändert. Das ist dann Substanz. Wenn wir diesen Eindruck von Substanz haben, dann wir differenzieren auf Grundlage von dem Substanz. Dann bringen wir die Sachen zusammen und betrachten das als eine Ganze. Diese Übung 32 Körperteile ist dann Übung, das uns zu führen soll, zu Erkenntnis, direkten Erkenntnis, dass wir nur den Körper als eine Substanz nehmen können, wenn wir nicht Substanz, die entweder schön ist oder nicht schön ist oder so ist oder so ist, nehmen können, indem wir die einzelnen Teile von dem Körper zusammenfassen. Aber wenn wir die Teile von dem Körper zusammenfassen, dann werden wir Körper als eine Substanz, das eine dauernde Wesen hat, dauernde Essenz hat, verstehen. Aber wenn wir das zerlegen in verschiedene Körperteile, dann werden wir sehen, dass diese Totalität von Körper als eine Substanz ist Totalität von vielen Substanzen. Wenn wir dann diese Substanzen, so wie Haare und so weiter, weiter analysieren, wir sehen im Sinne von Elementen, deswegen nächste Übung sind die Elemente, dann wir sehen, dass auch diese einzelnen Teile von dem Körper sind überhaupt keine Substanzen. Es sind nur Elemente. Und Elemente sind tot in Samsa, sind tot in Natur. Sie können sich nicht ohne Geist veröffentlichen. Wir können sie nur verstehen durch Empfang durch Geist. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Härte und Empfang von Härte, Gefühl von Härte, ist ein Prozess, nicht zwei Prozesse im Buddhismus. In moderne Wissen, in traditioneller Wissenschaft haben sie immer versucht, den Objekt und den Subjekt, das Objekt betrachtet, zu trennen. Im Buddhismus von Anfang an, diese Härte und Gefühl von den Härte lassen sich nicht trennen. Wie kann man überhaupt von Härte sprechen, wenn kein Gefühl von der Härte da ist? Und von Weichheit, von Hitze und so weiter. Also, wenn man Körper zerlegt in Körperteile, dann sieht man, dass die Totalität von Körper als Essenz ist nur eine Illusion. Dann weiter, wenn man die Teile verteilt in die Elemente, dann sieht man, dass diese Teile auch, wenn man meditiert über die Elemente, dann zerlegt sich dieser Körper und die Körperteile in Kalapas. Hm? Wenn man weiter meditiert, dann die Kalapas auch, dann zerlegen sich in direkte Erfahrung von Elemente und von Körperlichkeit, das von den Elementen deriviert ist, so wie Farbe, ne, Geruch und Geschmack. Also, was bleibt von dem Substanz? Nichts anderes als Tadibhava, als Soheit. Hm? Soheit ist dann die Natur von unserer Erfahrung von dem Körper. Auf diese Weise dann, wir können die anderen Übungen, die wir da haben, damit wir morgen zu Ende kommen können, hm, und sagen, dass wir den Text analysiert haben. So habe ich versucht, es geschickt zu machen. Dann, so können wir dann zu den nächsten Übungen kommen, durch Verständnis von Wissensklarheit, die uns zur Lösung von den vier Verschleiern führt. Und das ist eben, so wird erklärt in Abhidhamma, wenn man Kaya Gata Sati praktiziert, man durch Körper, durch unsere Meditations Objekt, das mit Körper verbunden ist, sich in Körper, in vielen Körpern etabliert, hm? Und löst die vier Schleier. Das heißt, dass man praktiziert Satipatthana, wie es praktiziert werden soll, nach der Anweisung von Abhidharma, hm? Von Satipatthana, Vibhanga, hm? Und so weiter. Das heißt, wir üben diese Wissensklarheit, damit wir die Schleier von Unwissen lösen. Dann sehen wir nirgendwo in unserer Erfahrung von dem Körper ein Essenz, ein Wesen, das wirkliche Existenz hat. Wenn wir glauben an wahre Existenz von etwas, was zusammengesetzt ist, so wie unsere Körper, der Grund dafür ist, dass wir glauben an Essenz von den Teilen, die den Körper zusammen, das ist dann natürliche, indem wir glauben, dass unsere Augen wirklich sind, glauben wir, dass unser Körper wirklich ist. Indem wir glauben, dass unser Herz wirklich ist, wir glauben, dass unser Körper und ich, das mit Körper verbunden, wirklich ist. Indem wir glauben, dass auch diese Sachen, so wie Haut und Augen und Haaren und so weiter, schön sind, dann wir glauben auch, dass der Körper schön ist, nicht wahr? Hm? Wenn wir sehen eine schöne Frau, wir sehen die Haare, wir sehen die, die Haut, Haut und so weiter, hm? Dann denken wir, sie ist schön. Hm? Ist das nicht so? Aber jetzt, in der Tat, das ist nur eine Illusion, hm? Weil alle diese Teile, wenn wir sie analysieren im Sinne von den 32 Körperteilen, wir werden überhaupt keine Schönheit finden können. Wenn wir ein Haar nehmen, es ist überhaupt keine Schönheit. Nur wenn wir die Haare zusammennehmen und zusammen mit dem Gesicht, mit dem Kopf, mit dem Körper, dann finden wir Schönheit. Aber wenn wir ein Haar auch von der schönsten Frau oder Mann, wenn wir das rausziehen, wir werden lange, lange suchen müssen, bis wir was Schönes drinnen finden können. Und dafür ist ja diese Übung, dass man versteht, dass diese Vorstellung von Schönheit von dem Körper ist nur eine Illusion. Wenn man mit Wissensklarheit, mit Achtsamkeit und Wissensklarheit übt. Wie ich schon gesagt habe, die Wissensklarheit soll uns lösen von vier Perversionen von dem Geist. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das, was vergänglich ist, steht, das, was mit Leiden von Vergänglichkeit verbunden ist, ist sehr angenehm. Das, was vollkommen ichlos ist, substanzlos ist, hat eine feste Substanz, das dauert. Und das, das was leidenhaft ist, ist schön. Besonders die Aufmerksamkeit, die Übung von Satipatthana, im Sinne von Kaya Gata Sati, Achtsamkeit an, gerichtet an Körper, soll uns besonders von diesem, dieser Illusion von Schönheit von des Körpers lösen. Dass man sozusagen ernüchtert. Ernüchtert. Diese Nicht-Schönheit des Körpers ist nichts anderes als ein Aspekt von Dukkha. In der Tat sind nur drei Eigenschaften, aber wenn man über Körper, welche drei, Vergänglichkeit, Dukkha und Ichlosigkeit, aber damit Dukkha mehr verständlich wird, dann spricht man von vierten, was dann diese Nichtschönheit ist. In der Theravada-Tradition, die Nichtschönheit hat nur zwei Aspekte. Nichtschönheit von den lebendigen Körper, lebendiger Körper heißt von dem Körper, das mit dem Geist verbunden ist. Das ist dann diese Meditation über 32 Körperteile. Das heißt Savijnanaka Asubha. Nicht Schönheit von dem Körper, das mit Geist versehnt ist. Dann letzte Übung ist Avijnanaka Asubha. Nicht Schönheit von dem Körper, das nicht mehr mit Geist verbunden ist, Leiche. Jetzt in der nördlichen Tradition, was sehr, sehr interessant ist, und ich finde, dass ausführlicher spricht man von 6 Sorten von Nichtschönheit, nicht nur 2. Also die lebendige Körper, tote Körper, wenn Sie Yogacara Bhumishastra lesen, dann auch Nichtschönheit von allen Unreinheiten. Alle Unreinheiten des Geistes, besonders die Unreinheiten, die mit dem Körper verbunden sind. Dann auch Nichtschönheit, relative Nichtschönheit. Unsere Körper erscheint für uns Körper von einem schmutzigen Hund erscheint nicht schön, verglichen mit unserem Körper. Aber unsere Körper verglichen mit dem Körper von den Göttern erscheint so wie viel schlimmer als noch die Körper von den schmutzigen Hunden. Also Nichtschönheit im Sinne von Relativen. Es ist bekannt, dass der Sariputta ist einer, der auch meditieren kann über Nichtschönheit von den Nymphen in Himmel, was sehr, sehr schwer ist. Aber der kluge Sariputta kann das machen. Für uns sehr schwierig natürlich. Wie sogar für jemanden, der tief Meditation entwickelt hat, die Nymphen im Himmel werden Objekte von Nichtschönheit. Dann Nichtschönheit von unsere Welt, in dem wir verlassen uns an den 5 Sinnen, verglichen mit den höheren Welten von feinerer Form oder von formlosen Welten, ist unsere Welt nicht schön. Also diese Konzept von Nichtschönheit kann man verbreiten und praktisch enthält alles in unseren Erfahrungen in der Welt. Nicht nur Nichtschönheit von dem Körper, das noch mit Bewusstsein versehen ist, und dem Körper, das schon gestorben ist. Jetzt der Körper, das noch mit Bewusstsein verbunden ist, kann man zerlegen in 32 Teile oder in der chinesischen Tradition 36 Teile. Eigentlich ist es egal, es ist überhaupt nicht wissenschaftliche Analyse. Diese Analyse von den körperlichen Teilen ist dafür, dass man feststellt, dass diese Körper nicht ein Objekt der Freude im Sinne von Anhaften. In der buddhistischen Literatur Freude und Anhaften sind Synonyme, Nandi. Das, was die Wahrheit von die Entstehung von Leiden ist die Wahrheit von Freude. Freude an dem, was vergänglich ist. Das heißt nicht, dass wenn man Vergänglichkeit versteht, hat man keine Freude. Man hat dann viel mehr Freude. Aber es ist nicht Freude in dem Sinne, dass es mit Anhaften verbunden ist. Diese Freude ist dann die Ursache von Leiden. Das soll man verstehen. Und diese Meditation über diese 32 Körperteile eben soll führen dazu, dass wir diese Freude im Sinne von Anhaften schwächen. Dadurch dann schwächen wir auch die Ursache von Leiden, das ist Anhaften an das, was angenehm ist. Natürlich, wir brauchen nicht zu sagen, dass dieser Komplex von Anhaften und Verwerfen, Ablehnen. Anhaften und Ablehnen sind nur zwei Seiten von derselben Münze. Wir ärgern uns, wir können uns nur dann ärgern, wenn wir anhaften. Wenn wir nicht anhaften, wir können uns nicht ärgern. Und dieses Komplex von Ärgern und Anhaften ist nichts anderes als direkte Manifestation oder Zeichen von Nichtwissen. Deswegen Nichtwissen ist, der Buddha erklärt, bedingte Entstehung, was alles ist, was wir erleben, fängt an mit Nichtwissen und setzt vor wegen Gefühlen. Wenn man diesen Teufelskreis von bedingten Entstehung brechen möchte, natürlich, man muss es von Gefühl brechen. Gefühl führt zu Anhaften. Anhaften dann wieder produziert Karma und Geburt. Was erst, was später ist, so wie Henne und Ei. Es dreht sich, dreht sich, dreht sich und dreht sich. Und indem dieses Objekt von dem Gefühl ist der Körper, Verständnis von Körper ist die Voraussetzung für Verständnis von Gefühl, das uns an Samsara bindet. Deswegen ist diese, jemand im Interview hat mich darüber gefragt, deswegen ist diese Meditation notwendig, damit wir diese uns distanzieren von der von Anhaften an das, was wir als angenehm betrachten. Und was wir als angenehm betrachten, ist immer direkt oder indirekt mit dem Körper verbunden. Also wenn man Wissensklarheit übt, deswegen auch diese Folge ist sehr, sehr wichtig, wenn man Wissensklarheit übt und Konzentration hat, dann kommt dieses Verständnis von Nichtschäne. Dieses Verständnis von Nichtschäne, diese Übung von 32 Körperteilen und Übung von Anapanasati sind besonders geeignet für Übung in Dhyanas, die dann im zweiten Teil von unserer Sutta ausführlich erklärt werden. Hm? Diese zweite und dritte Übung betont, erste Übung betont Shamatha, zweite und dritte Übung, obwohl auch diese Ende immer betont Shamatha, es ist eigentlich Vipassana Übung. Und dritte Übung wieder betont Shamatha. Diese vierte Übung wieder betont Shamatha. Ist nicht möglich, wenn wir nicht Shamatha haben. Jetzt diese Übung von 32 Körperteilen, es kann benutzt werden als Übung für Ekel. In Satipatthana Sutta, dieser Hauptzweck von dieser Übung ist, Ekel zu entwickeln. Hier die Betonung ist nicht so viel an Ekel, die Betonung ist an Shamatha, an tiefe Samadhi, das dann auch zu den übernatürlichen Kräften, die am Ende erwähnt sind, führen kann. Wie wird man mit der Hilfe von den 32 Körperteilen Tiefe am Samadhi üben können, die dann die natürliche Kräfte ermöglicht. Nach der Tradition, die natürliche Kräfte, wenn man sie erwerben möchte, übernatürliche. Mhm. Ich habe gesagt natürliche. Ja. Na prima. Wenn man sie kann, sind sie natürlich. Also übernatürliche Kräfte. Das stimmt nicht. Also diese übernatürlichen Kräfte in der Tradition sind geübt auf der Grundlage von was? Welche Übung? Kasinas. Und den Kommentaren nach diese in Kaya Gatasati Sutta, in dem man über die 32 Körperteile übt, man benutzt sie, diese Körperteile auch für Kasina. So ist es in der Tradition. So zum Beispiel Haare wird benutzt als schwarze oder blaue Kasina. Die Knochen werden benutzt als weiße Kasina, Blut als rote Kasina und Haaren als gelbe Kasina. Dann alles hat man schon in dem Körper, man braucht nicht draußen zu suchen. Also wenn man diese Körperteile übt, wie übt man? Ne? Es wird ausführlich in Visuddhimagga erklärt, man übt die Satta Ugaha Kosala, man übt sieben Geschicktheiten in Lernen von dem Objekt, was heißt man lernt, den Objekt zu kennen, indem man sich memorisiert. Ja, einprägt. Einprägt die Namen, dann nicht nur die Namen, man auch geistlich. Man erst rezitiert nur einfach auswendig lernen, dann auch visualisieren. Und visualisieren in Bezug auf die Farben, was hier besonders wichtig ist, in Bezug auf Gestalt, in Bezug auch auf die Richtung, so zum Beispiel die Haare sind nach oben und so weiter, in Bezug auf die Stelle, wo sie sich befinden in dem Körper und auf Begrenzung durch die anderen Körperteile, so visualisiert man sie und dann lehrt man, Sie können dann in Visuddhimagga nachschlagen, die 10 Geschicktheiten in Bezug zu Manasikara, zu Geiste machen von dem Objekt, indem man auch auswendig lernt, indem man auswendig gelernt hat, man lernt der Reihe nach, Anupubato, so wie ein Leder mit 32 Sprossen, sagt man? Leiter. Leiter mit 32 Sprossen. So geht man über diese 32 Körperteile und man dann geht nicht zu schnell, damit man sie klar wahrnehmen kann, aber auch nicht zu langsam, damit der Geist nicht schläfig wird und sich nicht langweilt. Dann man versucht, so sie zu lernen, dass man nicht mehr sich an Konzepte verlässt, aber an direkte Erfahrung, dass man sie wirklich direkt erfahrt, nicht nur die Namen. Und dann man lernt sie zwecks Versenkung, und indem man sie lernt zwecks Versenkung, die Körperteile, die nicht so klar sind, die kann man überspringen. Aber alle diese Sachen jetzt lassen wir beiseite, indem es nicht direkt verbunden ist mit dem Thema, das wir besonders betonen möchten. Und das ist die Wissensklarheit über Körper. Achtsamkeit und Wissensklarheit. Indem man so geübt hat, diese 10 Geschicktheiten, auch nach der Sutra, man soll, indem man Samadhi üben möchte, man soll die Unreinheiten des Geistes beseitigen. Ohne Unreinheiten des Geistes zu beseitigen, kann man nicht Dhyana üben. Und kann man nicht diese einzelnen Körperteile als Kasina betrachten. Es wird nicht möglich ohne Samadhi. Deswegen damit man geschickt arbeitet, um die Unreinheiten des Geistes zu beseitigen, sind erwähnt 3 Suttas, die besonders wichtig sind, so wie Adichitta Sutta, die Sutta von dem Goldschmied, das manchmal macht Gold heiß, manchmal wieder kühlt mit Wasser, bis er reinigt, völlig. Dann Beispiel von dem Feuer, wenn Feuer schwach wird, dann man wird nicht an diese Feuer dann mit Holz, das nass ist, man wird nicht Holz, das nass ist, im Feuer werfen. Wenn man das macht, dann Feuer geht weg. Genauso, wenn man meditiert, wenn Konzentration schwach ist und man hat Schläfigkeit, man dann ich wollte sagen, wenn die Konzentration besser wird, was geschieht, indem die tiefe Konzentration und Schläfigkeit sehr nahe sind, beide sind tiefe Geist, man wird dann nicht die Faktoren von Erleuchtung, die mit Konzentration verbunden sind, benutzen, um Schläfigkeit zu überwinden. Man wird die Faktoren von den sieben Faktoren von Erleuchtung erwägen, die mit Weisheit verbunden sind. Wiederum, wenn der Geist zerstreut ist, wenn Feuer sehr groß ist, man wird nicht mehr trockene Holz hineinbringen, sonst man wird in Gefahr sein. Man will dann den Feuer bremsen. Und das macht man, indem man sich erinnert an die Faktoren von Erleuchtung, die mit Konzentration verbunden sind. Also, Konzentration Gleichmut und Pasadi, Entspannung. Die anderen sind dann Dhammavicaya, Virya und Piti. Das sind die Faktoren von Erleuchtung, verbunden mit Weisheit. Die soll man dann anwenden, wenn Schläfigkeit da ist. Die anderen wendet man an, wenn Zerstreutheit da ist. Wenn man so arbeitet, dann wird der Geist erläutert und kann man dann in Versenkung eingehen. Das ist die Bedeutung. Und wenn man in Versenkung geht, so lange der Ekel, diese Wahrnehmung von den 32 Körperteilen mit Ekel verbunden ist, man kann nur erste Dhyana üben. Es ist sehr interessant, es zeigt Natur des Geistes. Hoffentlich erleben Sie das sehr schnell. Obwohl man über Ekel meditiert und Ekel spürt, man spürt diese Freude und Entzückung. So interessant ist unser Geist. Nichts ist nichts anderes als bedingte Entstehung. Dann, wenn man diese Körperteile benutzen möchte als Objekte von Kasina, mit denen man die stärkste Konzentration üben kann, dann natürlich, man widmet sich nicht mehr diese Seite von Ekel, man überwindet Ekel und bloß beschäftigt sich mit den Farben, nicht mehr Ekel. Was zeigt das auch sehr klar? Dass alles das ist, wie man erfährt, was wir schon früher erklärt haben in Bezug zur Atemmeditation. Man erfährt den Objekt, wie man ihn in Geiste macht. Sehr wichtig zu verstehen. Wir denken immer, das Objekt gewisse objektive Eigenschaften hat, die sich nicht ändern, aber in der Tat, wie wir Objekt im Geiste machen, so erfahren wir ihn. Und wie wir in den Objekt im Geiste machen, hängt davon ab, natürlich, wie wir den Geist zusammensetzen und wie unsere Karma ist. Selbe Objekt ist Objekt von Anhaften für die Menschen und Objekt von vollkommener Nichtinteresse von Tieren zum Beispiel. Die haben kein Interesse für Autos oder für Geld. Das sind Objekte von Anhaften für uns oder für Schmuck und so weiter. Die haben Interesse, die Kuren für Gras oder Hund für die Knochen, die ekelhaft für uns erscheinen. Alles hängt davon ab, wie man Objekt im Geiste macht. Das auch erfährt man hier sehr, sehr klar. Wenn man die einzelne Körperteile als Farbe betrachtet, dann diese rote Farbe von Blut, das Blut eigentlich ekelhafte Objekt normalerweise erscheint, sogar schreckliche Objekt für diejenigen, die sehr sensitiv ist und nicht Medizin studiert haben. Aber wenn man über Kasina meditiert mit Blut, dann erscheint Blut so wie Rubinstein, sehr schön glanzend. Alles hängt davon ab, wie wir Objekt im Geiste machen. Aber mehr darüber morgen. Heute machen wir Schluss hier und morgen versuchen wir den Rest hoffentlich für Nutzen von allen wieder zusammenfassen, dass wenn Sie nach Hause gehen, Sie haben einen ziemlich klaren Verständnis von Bedeutung von dieser Meditation. Natürlich die Einzelheiten, wir haben keine Zeit zu besprechen. Okay. Heute gibt es drei Fragen. Nur vier Fragen. 1, 2, 3 von denselben Person. Dann erst die kurze, dann die Bante, Sie sagen des Öfteren Omitobo. Omito. Okay. Schreibweise. Das ist chinesische Aussprache. Auf Sanskrit sagt man Amitabha. Amita heißt ohne Maß. Ohne Maß heißt grenzlos. Abha heißt Glanz. Das ist Name von dem Buddha, das sich im Westen befindet, in Sukhavati, in der im Land von ewiger Freude. Und diejenigen, die sich an seinen Namen und Qualitäten von dem Land und von ihm erinnern, dann werden in diesem Land geboren. Das ist Hauptpraxis von den Buddhisten im Fernosten, in China, Japan, Korea, Vietnam. Die meisten Buddhisten, dann, das ist sehr, in der eine sehr einfache Praxis ist, dann üben sie das. In Chinesisch ist Omitobo, auf Japanisch sagen sie Amito Nembutsu und so weiter. In Vietnamesisch, wie sagt man? Ja, jeder Koreanisch wieder was anderes, aber ist derselbe Buddha. Habe anfangs nicht mitbekommen, was das bedeutet. Das habe ich jetzt erklärt. Es bedeutet grenzlose Glanz, maßlose Glanz. Jemand, der dort geboren ist, dann alles, was sich dort befindet, ist Dharma. Wenn jemand tief Dharma versteht, das ist auch Praxis von den Fortgeschrittenen, indem man Dharma studiert, allmählich wird alles Dharma. Dort ist schon alles Dharma. Dharma, welche Dharma? Höchste Dharma. Dharma im Sinne von Nirvana, von Reinheit. Dort alles ist rein. Indem man dort geboren wird, wird er geboren in Situation von voller Reinheit und dort dann mit Gefühl von dem Buddha Amitabha erlebt er vollkommene Erlösung. Das heißt, er wird dann Buddha in diesem Land. Das ist dann sozusagen Shortcut. Shortcut für den Weg, Buddha zu werden. Und bitte Erklärung für Sankharas und Kleshas. Sankharas ist alles, was wir erleben. Sankharas heißt alles, was zusammengesetzt ist. Sankhara oder Samskara auf Sanskrit hat viele, viele Bedeutungen. Die Hauptbedeutung ist zusammen gemacht. Das ist wörtliche Bedeutung. Alles, was wir erleben in der Welt, ist zusammen gemacht. Kann man gestaltet sagen? Auch? Gestaltet, ja. Aber wörtlich gemacht. Gestaltet ist besser natürlich auf Deutsch. Aber indem man verstehen möchte. Dann im Buddhismus, wir benutzen auch technisches Wort für Samskaras. Das heißt, es ist ein von den Samskara-Skanda, die Aggregat von Wille-Formationen, übersetzt man, oder? Aggregat von Wille-Formationen hat in der Abhidharma hat zwei Aspekte. Entweder ist es Wille selbst, oder ist es Wille mit allen Geistefaktoren außer Gefühl und Wahrnehmung? Alle Geistesfaktoren ohne Gefühl und Wahrnehmung gehören zu Aggregat von Wille-Formationen. Natürlich Gefühl und Wahrnehmung ist auch Formation, nichts anderes als Samskara, aber indem sie so entscheidende Bedeutung haben, wie Abhidharma Kosha erklärt, sind sie dann als unabhängige Aggregat erklärt. Aber Samskara ist alles. Auch Körper ist Samskara, Gefühl ist Samskara, Wahrnehmung ist Samskara, Wille, alle mentale Geistfaktoren sind Samskaras. Und Geist ist auch Samskara, indem es zusammen gemacht ist. Deswegen alles, was man in der Welt erfährt, ist nichts als Samskaras zusammengesetzte Faktoren der Erfahrung. Das ist eine sehr breite Bedeutung, Samskara. Und Klesa ist nichts anderes als die Unreinheiten des Geistes. Von dem Sanskrit Klish, Klish ist das, was uns wie sagt man, verdreht und wie sagt man, macht uns trüb, trüb. Das ist vielleicht beste Übersetzung. Und diese Klesas ist nichts anderes als die Wahrheit von die Wahrheit von Dukkha. Die Wahrheit von Dukkha, auch die, deswegen im nördlichen Buddhismus, die Wahrheit von Dukkha und die Wahrheit von Samudaya, von Entstehung von Leiden, kommen zusammen. Lieber Bhante, es heißt, jeder ist Erbe seines Wirkens, Kamma. Es heißt, in der Buddha-Lehre gibt es in dem Sinne keine Seele, also etwas, was kontinuierlich durch das Daseinskreislauf bewegt. Natürlich, so ist es. Es heißt, dass Kamma kommt, manchmal schon in diesem Leben zur Reife, manchmal in anderen Existenzen. Wenn nun ein Mensch stirbt, der Körper zerfällt, das Windelement zuerst, dann das Feuer, dann das Wasser, dann das Erdeelement, ist der Ablauf des körperlichen Zerfalls so, es ist wichtig zu verstehen, dass die vier Elemente sind untrennbar. Sie sind immer zusammen. Sie sehen, dass man sie trennt, damit man sie zusammen versteht. Aber sie lassen sich nicht trennen. Wenn man Hitze erfährt, erfährt man auch Härte und Druck und so weiter. Jetzt hier ist wahrscheinlich spricht man von diesem Prozess von Sterben, Prozess von Sterben nach der Todesbuch von den Tibetanern. Erst löst sich Element von Erde, dann löst sich Element von Wasser, dann löst sich Element von Feuer, dann löst sich Element von Wind. Und man soll das so auch visualisieren, auch mit verschiedenen, man kann das verbinden mit Visualisation von verschiedenen Gottheiten, die das, die Elemente darstellen. In tantrischer Lehre, die vier Elemente werden vier Gottheiten, die fünf Khandas werden auch Gottheiten, alles wird Gottheit. Und man visualisiert sich selbst als Gottheit. Und die Welt ist nicht anderes als die Mandala von Gottheit. In Bezug zu dieser Lehre natürlich, dann hat das Sinn, sich dann diese Lösung von den Elementen so visualisieren. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass in unseren Erfahrungen die Elemente kommen immer zusammen. Niemand hat hat erfahren Erde ohne an den anderen Elementen. Die sind Sahajatapachaya, Bedingung durch Zusammenkommen. Sie können nicht ein nach dem anderen entstehen. Sie können nur zusammen entstehen. Zum Beispiel, wenn wir Atmen erfahren, in dieser Erfahrung von Atmen, Windelement ist am klärsten. Aber das heißt nicht, wenn wir Atmung erfahren, wir erfahren auch die anderen Elemente, die sind immer da, gleichzeitig. Nur Windelement ist der vorwiegende, das ist alles. Aber Bande, wenn man jetzt so einen Menschen im Sterbeprozess erlebt, ist es ja schon so, dass er hört auf zu atmen, dann wird er kalt. Und wenn man ihn eine Weile liegen lässt, dann tritt das Wasser aus. Und eigentlich so das Feste, die Knochen und so, das verrottet erst langsam dann. Naja, aber die sind immer zusammen. In den Knochen ist auch Wasser. Ach, okay. Die sind nicht trennbar, die sind immer zusammen. In keinem Teil des Körpers kann man die Elemente trennen. Die Knochen sind hart, deswegen Element der Erde ist vorwiegend. Aber das heißt, ist nicht, dass nicht Temperatur da ist. Temperatur muss da sein. Das heißt auch nicht, dass sie nicht zusammenhalten. Und das heißt nicht, dass dort nicht Druck ist. Es muss da sein. Die Geistfaktoren ohne den Körper auch keine Grundlage mehr haben und zerfallen. Die Geistesfaktoren ohne den Körper auch keine Grundlage mehr haben und zerfallen. Die Geistesfaktoren können nicht zerfallen. Wie können sie zerfallen? Die sind immer zusammen mit dem Geist. Genauso wie Wasser und Erde sind untrennbar, so ist Geist und Geistelemente untrennbar. Wer oder was ist dann Erbe seiner Taten? Das ist eine sehr gute Frage. Dann muss man verstehen, wer wird wiedergeboren? Bewusstsein wird wiedergeboren. Bewusstsein, aber Bewusstsein ist etwas, was nicht man sagt, Buddha erklärt, man sagt, Bewusstsein ist so wie man sagt Feuer von der Kuhmist, Feuer von von Holz. Zum Beispiel welche Holz, von Eicheholz und so weiter. So sagt man, Bewusstsein von Auge oder Bewusstsein von dem Geist und so weiter. Deswegen, Bewusstsein ist nur ein Prozess, nichts anderes. In diesem Prozess findet man keine Substanz. Das wiedergeborene Wesen hat keine Erinnerung an seine alten Taten. Wie kann man so sagen? Neugeborene Wesen kann sich erinnern an die früheren Taten. Aber später verliert diese Fähigkeit. Bei unheilsamen Taten leid, das heißt nicht, dass jeder Wesen, aber viele Wesen können sich erinnern. Wenn man Säugling ist, dann hier ist noch Effen, man hat noch Verbindung mit den anderen Dimensionen. Später dann fängt an, rationale Denken, man macht Konzepte und verlässt sich an diesen Konzepten, dann verliert man diese Fähigkeit, die meisten. Aber es gibt Leute in den buddhistischen Ländern, ist es ziemlich üblich, die sich als Kinder schon erinnern an früheres Leben. Es ist nicht ungewöhnlich. In unserer Zivilisation bis heutigen Tag, wenn sowas passiert, niemand wird das ernst nehmen. Aber in buddhistischen Ländern nehmen sie das sehr ernst, wenn jemand sagt, spricht von einem anderen Vater oder sowas. Wenn das passiert hier, dann denken die Eltern, dass er verwirrt ist. Nicht nur. Bei unheilsamen Taten leidhafte Folgen tragen. Er kann dann gar nicht daraus lernen und sich bessern, wenn er keinen zu haben. Was ist das für ein Problem? Erinnerung. Wer ist dann Erbe seiner Taten? Es gibt keine Täter, aber es gibt Taten. Genauso, es gibt kein Denker, aber es gibt Gedanken. Man sagt, das ist diese Vorstellung im Westen, dass wenn es Denken gibt, muss es ein Ich da sein, das denkt. Cogito ergo sum. Nicht sowas existiert. Cogito ergo cognitio est. Ich denke, deswegen gibt es Denken. Es gibt kein Ich, das denkt. Deswegen es gibt auch es gibt Taten, aber es gibt kein Täter. Es gibt Herren, aber es gibt kein Herren. Das ist diese sehr tiefe in Westzivilisation sehr tiefe sehr tiefe Vorstellung von einem Substanz. Das aristotelische Denken, kartesianische Denken, immer, da muss ein Substanz sein, wenn ein Tat da ist, muss ein Täter sein, wenn Denken da ist, muss ein wahrer Denker da sein. Diese Vorstellung ist vollkommen falsch, hat überhaupt keinen Bezug zu dem, was wir erleben, wirklich erleben. Dafür ist ja diese Übung von Satipatthana, damit man das klar sehen kann. Es gibt Taten, natürlich Taten, und man wird nach den Taten wiedergeboren. Nach den Taten erlebt man Freude oder Leiden. Aber es gibt kein Täter in dem Sinne, eine Substanz, das die Taten macht. Sowas, auch wenn man sucht, ganzes Leben wird man nie finden können. Ein wahres Subjekt, in dem Sinne, dass von Ich existiert einfach nicht. Nichts in unserer Erfahrung entspricht diese Vorstellung. Trotzdem ist diese Vorstellung so stark. Wenn man aus Einsicht sein Leben ändert und versucht, heilsam zu handeln, die früheren schlechten Handlungen etwas mildern, abschwächen. Na natürlich, dafür ist ja die Meditation. Alles, was sie Gutes machen, ist ja dafür, damit die frühere schlechte Taten, die Macht von den früheren schlechten Taten verschwächt wird und man dann erfährt wirkliche Freude im Leben. Ohne das erfährt man nicht. Wenn man die schwere, starke Begierde und Ärger, alles ist verbunden mit den früheren Taten. Wenn wir nicht früher wütend wären, dann würden gewesen wären, dann würden wir uns nicht heute noch so viel ärgern können. Weil, wie wir schon gesagt haben, diese, was wir wirklich erleben und was wir uns vorstellen, ist nicht dasselbe. Das, was wir, wenn wir uns wirklich ärgern, ist Objekt von unserer Ärger, ist unsere Vorstellung. Nicht, dass wir wirklich erleben. Okay, dann hoffentlich dieses Problem ist gelöst. Unsere gute Handlungen schwächen die Macht von unseren früheren schlechten Taten, und wenn wir tichtig meditieren, werden sie völlig abwaschen können. Aber trotzdem, zum Beispiel Angulimala, der hat 999 Menschen getötet, Mörderer, wurde ein Arahat. In einem Leben. Er war kein Ort, kein gewöhnlicher Mensch. Er war sehr talentiert. Er hat diese schlechten Taten gemacht aus Verehrung für seinen Lehrer. Deswegen auch diese ist ein bisschen anderes. Nicht von seinem eigenen Entschluss. Sein Lehrer hat ihn ausgefordert. Und obwohl er Reinheit des Geistes erreicht hatte, er wurde trotzdem Erbe von seinen früheren Taten. Wenn sie ihn erkannt haben, dann wurde er gesteinigt. Mhm. Und die die Folgen von früheren schlechten Taten konnte nicht mal der Buddha selbst vermeiden. Er hatte auch Rückenschmerzen und so weiter. Aber wenn man die karmischen Hindernisse werden nicht Hindernisse, wenn man die Wissensklarheit, Weisheit hat, dann diese Hindernisse lösen sich, indem sie nicht neue Karma erzeugen. Durch neue Karma wird man geboren. Und die neue Karma ist immer, Karma heißt jetzige Wille in Bezug auf das, was die Wille in Vergangenheit, muss man immer, immer daran meditieren, immer das mit dem geistlichen Auge klar sehen. Wenn wir uns ärgern oder wenn wir Begierde haben, ist es immer verbunden mit den Ärgern und Begierden, das wir früher erlebt haben. Im jetzigen Moment, wenn wir verstehen, jetzige Objekt, dann diese Ärger und Begierde können nicht stark sein. Nur wenn sie sich mit früheren Tätern, frühere Karma verbinden. Und jetzt rezitieren wir Karadiya Metta Sutta, meditieren 5 Minuten. Shortcut. Shortcut Metta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamecce. Sako uju che suju che suvacho chasse mudu anatimani santu sako che subaro che apakicho che salahuka uti santindriyo che nipako che apagabo kulesu ananugindo nachakundam samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum Sukino va khemino hontu sambe satta bhavantu sukitatta yeke chipana bhutatti tasava thavarava anavasesa dighava ye mahantava majima rasaka anakatulla dithava ye va additha ye chadure vasanti avidure Bhuta va sambhave si va sambe satta bhavantu sukitatta. Na paro param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi. Pyaro sana patighasanya na anyamanyasa dukham michaye. Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe. Evampi sabbhute sumanasam bhavaye aparimanam mettancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam udang adoche triyanche asambhadam averam masapattam thittam charan nisinnova sayanova yavatassa vigatamindo etam satim adittaye brahmam etam viharam idam ahum dittin chanu paggama silava dasanena sampanno kame suvineyage dhan nahi jatu gambasayam punaretiti etena sacheva jena hotu te jaya mangalam etena sacheva jena nasantu sabu padava etena sacheva jena sabbe roga upasamentu te. Okay, wir übertragen dann Verdienst und rufen wir Akasa Tachavumata Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Chiramrakantu Lokasasanam Akasa Tachavumata Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Chiramrakantu Desanam Aka satta chavumatha deva naga maidika punyantang anumoditva chiramrakantu tumamparam sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangalang rakantu sabadevata sababudhanubhavena sabadhammanubhavena sabasanganubhavena Sada Soti Bhavantu Te Devo Vasatu Kalene Sasa Sampati Hotucha Pito Bhavatu Lokocha Raja Bhavatu Dhammiko Sada.